Ja, ihr Lieben, heute gibt es einen neuen Podcast von mir. Ich bin diesmal nicht alleine. Ich habe die Heike hier. Hallo Heike. Hallo. Und wir wollen heute über das Thema Krebs sprechen. Jährlich erkranken etwa 493.000 Menschen an Krebs, also mehr als zwei von fünf Frauen und etwa jeder zweite Mann in Deutschland sind davon betroffen. Ja, Stand 2020. Ja, und du gehörst leider zu einem von denen, betroffenen Frauen, die es getroffen hat. Du selber hattest auch Krebs. Wie ist es, also wie hast du davon erfahren, dass du Krebs hast? Also eigentlich durch einen Zufall. Ich war zu einer ganz normalen Untersuchung und hatte am Hals einen Knoten, wo ich immer dachte, das ist nur ein Lymphknoten, der geschwollen ist. Aber ja, meine Kosmetikerin machte mich darauf aufmerksam und sagte, du hast da was am Hals, lass es mal untersuchen. Das ist ja krass. Und so ging es dann los. Das ist krass. Ja, siehst du, hast du eigentlich Glück gehabt, dass Ja. dir da jemand darauf hingewiesen hast. Was ging denn dann durch den Kopf, als du gehört hast, es ist wirklich Krebs? Also ich war langsam darauf vorbereitet, weil der Knoten wurde erstmal rausoperiert und gab ganz viele Voruntersuchungen. Und ja, da kam schon mal das Wort Onkologie vor und ich musste auch schon mal in Onkologie vorstellig werden. Und habe es eigentlich immer so verdrängt und immer gedacht, nee, betrifft dich nicht. Aber nachdem der Knoten raus war und der 3 Wochen in der Histologie war, war mir eigentlich klar, okay, die haben jetzt da irgendwas gefunden. Okay. Und wie ging es dann mit dir weiter? Also du hast es ja vorher die Untersuchung und danach hast du gesagt, hast du dir den rausnehmen lassen und hast der wurde dann eingeschickt, um. Genau. Also es wurde mir schon mal gesagt, so nach dem Motto, es sieht nach einer Lymphkrebserkrankung aus. Also nennt sich dann auch wirklich Non-Hodgkinson-Lymphoma. Und ja, eigentlich ist es eine Form von Blutkrebs. Ja, also durch die ganzen Untersuchungen und dadurch, dass das eben über eine HNO rausoperiert wurde, weil es befand sich am Hals, ich war irgendwie so innerlich, war ich darauf vorbereitet und trotzdem wollte ich es nicht wirklich an mich ranlassen. Das war immer so, wie mir die Ärztin dann das Ergebnis mitgeteilt hat. Ich saß mit der Ärztin allein im Raum und habe mich umgeguckt und habe immer gedacht, mit wem redet sie? Doch nicht mit mir. Und musste dann das auch wirklich so erstmal 2, 3 Tage sacken lassen für mich selbst, das verarbeiten. Musste dann natürlich auch wieder in die Onkologie. Und dann bekam ich im Prinzip so den Therapieplan, den man für mich dann ausgearbeitet hat. Okay, und wie lief der Therapieplan dann ab? Also Also es hieß eben so nach dem Motto, ich musste dann nochmal zu einer richtigen, kompletten Untersuchung, zu einem sogenannten PETCIS-CT, und wo eben die Knoten alle eben schön sichtbar waren. wie viel hattest du denn? Ich hatte mehrere, also Oh, mehrere am Hals und einen im Brustbereich. Weil okay. also dieses Non-Hodgkinson-Lymphoma wird in verschiedenen Stufen eingetragen. Und das kann auch streuen, oder? Genau, aber es Ah. bleibt im Lymphsystem. Also es bleibt nur in dem Sinne, da wo eigentlich die Lymphen sind, am Hals, in den Achseln, Brustbereich und im schlimmsten Fall dann noch im Leistenbereich. Und bei mir waren es eben, wie gesagt, der Hals war ganz doll betroffen, da hatte ich mehrere und einen hatte ich auf Brusthöhe. Gott sei Dank, also ich war nur in Stufe 2. Ja, dann wurde mir eben gesagt, ich kriege verschiedene Blocks mit Chemo. Und nach der Chemo wollen wir hoffen, dass wir alles weg haben. Im schlimmsten Fall müssten wir dann hinterher noch mal eine Bestrahlung machen. Okay, also hattest du dann eine Chemo. Ich hatte dann eine ziemlich starke Chemo, die auch wirklich einherging mit diesem typischen, so wie man sich das vorstellt, Haarausfall und dergleichen mehr. Und ja, das Einzige, was ich heutzutage Gott sei Dank sagen kann, dass die Chemos, dass man so gut darauf vorbereitet wird, dass also dieses Bild von wegen, man hängt permanent über der Toilettenschüssel nicht mehr Wäre zu. jetzt noch in meinem Kopf. Also ich Ja. weiß ganz viel mit Übelkeit und Nein. Erbrechen und sowas alles. Das Nein, ist. also davon bin ich Gott sei Dank verschont geblieben. Lediglich bei der allerletzten Chemo, wo ich dann wirklich auch mit Übelkeit zu tun hatte, aber jetzt nicht so schlimm, dass ich abbrechen musste. Okay, und wie lange ging die Chemo? Also gibt's da irgendwie so ein Zeitfenster, dass du sagst, einmal in der Woche oder weiß nicht wie, Also zweimal in der Woche? ich hatte 4 Blocks und da war es immer so 3 Tage hintereinander. Dann, wo ich direkt also im Krankenhaus ambulant die Infusion gekriegt habe, dann waren, glaube 7 Tage Pause, wo ich nur mit Tablettenform weiterleben musste. Und dann wurde nochmal ein Tag Chemo hinterher, also wieder eine Infusion. Und das waren in 4 Blocks. Und der Zeitraum war bei mir von Mai bis September. Ist auch ganz schön lange. War eine harte Zeit. Und hat denn die eine Chemo gereicht oder brauchtest du noch eine Chemo? Weil manchmal hast du doch so, oder weil man mit den, also hat man die nur einmal dann, jetzt halt von Mai bis September, oder hattest du danach nochmal eine Nein, Chemo? Musstest du nein, nochmal? Nee. nein. Also in dieser Zeit war das eben so eingetaktet, eben so nach dem Motto, 3 Tage Infusion, 7 Tage Tabletten, ein Tag Infusion, 14 Tage Tabletten, dann ging es wieder los, 3 Tage Infusion und so weiter. Und das war eben über diesen Zeitraum. Allerdings wurde jedes Mal vorher überprüft, war jedes Mal so nach dem Motto Fingerpieks, ob das Blutbild so weit stabil ist, dass man diese Chemo machen kann. Okay, ich denke mal, wenn es nicht, dann hättest du wahrscheinlich warten müssen, bis es soweit. Genau, also es war auch bei mir 2 Mal der Fall gewesen, dass das Blutbild so schlecht war, dass sie die Chemo nicht ansetzen konnten. Dass ich also die Chemo noch mal verlängern musste. Und dadurch zog sich das eben, wie gesagt, von Mai bis September. Ja, dann war die Chemo beendet, dann musste ich wieder in dieses PET-CT, weil sie gucken wollten, ob sie alles beseitigt haben. Und leider Gottes waren noch an den Mandeln noch 2 Knoten, die noch gestrahlt haben und die mussten dann noch per Bestrahlung beschossen werden. Das heißt, ist da nochmal so was Ähnliches wie eine Chemo oder wie ist die Bestrahlung so Nee, iodtherapiemäßig oder? Bestrahlung ist wirklich, ja, wie die funktioniert, weiß ich nicht. Also die werden wirklich, ich hatte fürs Gesicht eine Maske gekriegt und Okay. wurde eben, ja, wie so eine Art, ja, Laser, der Ah direkt ja. auf die betroffenen Stellen angesetzt wird und da wurden die im Prinzip beschossen und wurden zerstört. Und hat auch geholfen dann. Das hat dann auch geholfen. Hatte allerdings den Nebeneffekt, dass ich danach fast ein Vierteljahr geschmacklos war. Ach, hey. Das Super. hatte mir dann den Geschmacksnerv ein bisschen betäubt und ja, dadurch habe ich dann hinterher so nach dem Motto, ja, fast 3, 4 Monate, wo ich überhaupt keinen Geschmack mehr hatte, wo ich immer gedacht habe, egal was ich esse, ich beiß in eine Tüte Mehl. Ja, und alles war eigentlich nur eine klebrige Masse, die ich zu mir genommen habe und war schon ein bisschen unangenehm, aber Das glaube hat ich. geholfen. Jetzt ist alles weg. Jetzt ist soweit alles weg, ja. Allerdings ist gerade auch das Hodgkin-Lymphoma eine Form von Krebs, die immer wieder auftauchen kann. Okay, aber da bist du ja bestimmt in Behandlung oder dass du kontrollierst wirst und alles, ne? Dass du dir da nicht so Gedanken machen musst. Ja, natürlich. Also nach einer Krebserkrankung ist man ja im ziemlich engen Raster erstmal, wenn die Behandlung abgeschlossen ist und man in dem Sinne jetzt erstmal als geheilt gilt, hat man erstmal immer eine vierteljährliche Kontrolle in der Onkologie, wo eben wirklich mit Blutbild und allem drum und dran kontrolliert wird, dass nichts da ist. Dann, das bleibt ungefähr so 2 Jahre, dass man in einer vierteljährlichen Kontrolle, dann wird es ausgeweitet auf eine halbjährliche und zum Schluss hat man eine jährliche und man sagt in etwa nach 5 Jahren giltst du als komplett geheilt. Und da hoffe ich mal, dass das so bleibt. Natürlich, natürlich. Ja. Ja, aber jeder, der schon mal in deiner Situation war, der weiß ja auch, wie schwer gerade so Schämen und überhaupt so dieses ganze Thema, weil man denkt ja auch viel drüber nach oder macht sich Gedanken auch über den Tod, ne, dass man sterben kann, dass man es nicht schafft oder sowas. Hast du dir Gedanken darüber gemacht? Also hattest du Angst, dass es jetzt auch zu Ende gehen könnte, dass du es nicht besiegst und er streut oder keine? Also hast du dir Gedanken darüber gemacht? Ja, eigentlich aber nicht so dolle um mich selbst, sondern ich habe immer überlegt, so, was passiert denn dann? Klar, man hat so Bilder, gibt ja auch genügend Filme über Krebserkrankungen Ja, und so deswegen geht dergleichen das ja auch mehr, immer. ja, wo man immer so drüber nachdenkt, wie das mit einigen Leuten dann da zu Ende ging. Na klar, macht man sich darum Gedanken. Ja, aber eigentlich habe ich mir mehr Gedanken darum gemacht, was wird mit meinen Kindern, wenn ich nicht mehr bin, weil, ja, ich habe zwei Kinder, die ich über alles liebe und wo ich dann immer gedacht habe, hey, du hast eigentlich mit denen noch so viel zusammen vor und du willst noch so viel mit denen zusammen erleben. Darum ging es mir ganz, ganz doll. Ja, ist schon immer so ein Gedanke, den man wegschiebt, aber andersrum habe ich immer gesagt, was uns nicht umbringt, macht uns stärker und ja, und hat mich auch Ich angespornt. wollte gerade sagen, ich denke mal, es hat ja auch Kraft gegeben, ne, in der ganzen Zeit da das durchzustehen. Ja. Der Gedanke an die Kinder, Enkelkinder oder so, dass man da dann. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein Enkelkind. Nee, aber Ja. man weiß ja, es kann ja vielleicht irgendwann eins kommen und das möchte Ja. man ja dann auch eventuell, ne? Das ist Also ja. das war das Geschenk meiner Tochter dann, die dann zu mir kam und sagte, Mama, wir haben jetzt so viel Negatives und du warst bis jetzt so tapfer und jetzt machen wir, jetzt muss mal was Positives in der Familie, du wirst Oma. Und also umso mehr hatte ich noch mehr einen Grund Zu kämpfen. zu kämpfen und zu sagen, Chaka, ich schaff das. Ist ja auch wichtig, weil ich glaube, um da durchzukommen, so also braucht man schon Menschen, die einen dann auch in der Situation so nehmen, wie man gerade ist, ne? Wenn, auch wenn es einem schlecht geht nach der Chemo und einen dann auch aufbauen, ohne irgendwie einfach nur da sind und einen dann unterstützen und begleiten, auch wenn still und leise. Ja, definitiv. Also ich muss da sagen, doch, also da hatte ich wirklich viel Unterstützung. Auch seitens von meinem Mann damals, der hat mich unterstützt dabei. Aber den größten Halt habe ich für mich selbst bei meinen Kindern und auch bei meiner allerbesten Freundin gefunden. Das ist doch gut. So, dass ich da wirklich so für mich den Halt finden konnte, weil ja, brauchst du schon. Ja. Ist wichtig, sonst verlierst du Obwohl ja ich, die für den Boden unter den Füßen und dann. obwohl ich mit der Krankheit immer eigentlich sehr, sehr viel für mich alleine umgegangen bin und Echt? wirklich, ja, doch. Okay. Warum? Ich habe es zwar offen in dem Sinne, ich hatte keinen Hehl aus der Krankheit gemacht, aber ich war nie der Typ, der gejammert hat, sondern habe immer aus allem immer irgendwo was Positives mit rausgezogen und habe immer, ja, für mich selbst immer gesagt, du hast es gekriegt, du schaffst es auch alleine, das wieder zu beseitigen. Na klar, war auf Hilfe angewiesen teilweise, weil es ganz logisch, nach einer Chemo und auch nach Bestrahlung darfst du ja zum Beispiel nicht mit dem Auto fahren. Also war immer damit verbunden, dass mich jemand eben zum Krankenhaus fährt oder vom Krankenhaus abholt. Und weil ich da auch nicht unbedingt jetzt hier diesen Transportschein wollte, da ich es wirklich so innerhalb der Familie und auch im Freundeskreis so hinkriegen konnte, dass mich immer jemand gefahren hat. Ja, natürlich, und da brauchst du Unterstützung und da brauchst du dann wirklich auch Leute, die für dich da sind und an deiner Seite sind. Also das. Und hast du denn irgendwelche Nebenwirkungen jetzt davongetragen? Also ich weiß, wenn ich jetzt an Krebs denke, assoziiere ich als erstes die Fatigue. Das ist so ein ganz Thema, was so ganz groß ist, so als Nebenwirkung von all dem. Hast du irgendwas jetzt nachteilig oder was dich jetzt noch belastet oder irgendwie vom Leben so ein bisschen, so wie die Fatigue oder irgendwas anderes, was so. Ja, na klar, sicherlich. Also bei mir ist es zum Beispiel Konzentrationsschwäche. Leider Gottes. Ich habe zum Beispiel früher unheimlich gerne Bücher gelesen. Ich kann mich nicht mehr auf ein Buch konzentrieren. Wenn ich anfange zu lesen, nach zwei Seiten frage ich mich, was hast du eben gelesen? Und dadurch macht es natürlich keinen Spaß. Also das ist schon, was mich natürlich dann auch leider Gottes, ja, bis dahin gebracht hat, dass ich eben nicht mehr berufsfähig bin. Ich bin nun mal Erzieherin und das ist mein Beruf mit Leib und Seele gewesen. Ja, das wissen Ja. wir. Da bist du auch ganz toll drin gewesen. Danke. Ja. Aber die Verantwortung eben für Kinder zu übernehmen, ist leider Gottes nicht mehr möglich. Und das ist, ja, hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Das glaube ich. Aber andersrum, wie gesagt, das bin ich nun mal, man sieht aus allem Negativen, sieht man was Positives. Dafür habe ich eben jetzt extrem viel Zeit für mein Enkelkind. Und wenn meine Tochter eben ruft, so nach dem Motto, Mama, wir brauchen dich, dann kann ich Gott sei Dank da sein. Und das Was ja auch ist, schön ist, ja, dass man die ja, Zeit dann noch. ja. Und da, ja, und das ist auch so eine Dankbarkeit, die man innerlich spürt, eben, ja, für die Betreuung durch die Ärzte, oder eben auch, ja, wie gesagt, auch an meine Kosmetikerin, die damals zu mir gesagt hat, geh zum Arzt, lass das machen. Du empfindest für viele Dinge mehr Dankbarkeit und nimmst nicht mehr alles als selbstverständlich hin. Und achtest, also so geht es mir jedenfalls jetzt danach, dass ich viel mehr auf meine eigenen Bedürfnisse achte und auch, ja, auch auf meinen eigenen Körper achte. Und auf die Signale höre, wenn mir mein Körper irgendwas sagt, signalisiert. Das ist gut, das ist auch wichtig. Ja. Weil man macht ja doch den Fehler, dass man vieles überhört und dann ignoriert und dann weitermacht, bis dann wirklich irgendwann so schlimm ist, dass du dann sagst, nee, jetzt erst gehe ich zum Arzt oder keine Ahnung. Das ist Ja. Also mir hat mein Bekannter das ganz klipp und klar mal so gesagt und das finde ich auch ganz wichtig, dass man da drüber nachdenken sollte. Das liebste Spielzeug des Deutschen ist sozusagen das Auto. Ja. Und wenn bei deinem Auto irgendwo eine gelbe Lampe aufleuchtet, rennst du sofort in die nächste Werkstatt und siehst zu, dass das Auto reparieren lässt. Wenn dein Körper dir signalisiert, mir geht's nicht gut, ja, sei es eben durch Übelkeit oder wie gesagt, bei mir eben mit so einer Beule oder weiß ich wie auch immer, ja, was macht man? Man pfeift sich eine Tablette drin und macht weiter. bekämpft einfach nur die Wirkung, aber nicht die Ursache. Ja. Und ja, und macht weiter und überhört eigentlich Signale, die dir der Körper setzt. Und deshalb sollte eigentlich jeder wirklich darauf achten. Ja, und wenn eine Veränderung an deinem Körper wahrnimmst, solltest du reagieren. Definitiv ist wichtig, finde ich auch. Also ist schon. Ja, manchmal muss man auch hartnäckig bleiben, weil manche ja. Ärzte dann Manchmal nicht so, dann wird wirst man du so abgeschoben, abgetan, genau. so nach dem Motto, ach, ist nicht so, ist ja so harmlos. Ja, und dann manchmal ist es zu spät, ne? Und das, ja, deshalb, also wie gesagt, also das ist so etwas, was ich aus der Zeit wirklich mit rausgezogen habe, dass ich da ganz doll drauf achte. Das ist auch wichtig. Und wie lebst du heute? Also wie hat dich die Krankheit jetzt so lebenstechnisch verändert? Lebst du jetzt? Also du hast ja schon erzählt, Bewusstsein und guckst mehr, aber ne, machst du irgendwas anders, was du vorher nicht gemacht hast? Ja, also wie gesagt, ich höre viel mehr auf meine eigenen Bedürfnisse, auf meinen eigenen Körper und lebe auch das Leben bewusster. Weil, also gerade wenn dir das Leben die rote Karte gezeigt hat, und die habe ich ja nun mal gekriegt, zeigt es dir, wie endlich es ist und du wirst dafür viel bewusster und dann nimmst du eben auch Dinge ganz anders wahr und setzt auch Interessen ganz, ganz anders. Also ich sage mal so scherzhaft, früher war mein Leben so orientiert, so nach dem Motto, als erstes kamen meine Kinder, also die stehen auch heute noch an Stelle 1. Dann kamen die Bedürfnisse von meinem Mann, dann kamen die Bedürfnisse von meinen Schwiegereltern, die Bedürfnisse von Freunden, die Bedürfnisse der Arbeit und meine Bedürfnisse waren immer ganz, ganz hinten angestellt. Und bevor ich meine eigenen Bedürfnisse erfüllt habe oder mir meine eigenen Träume erfüllt habe und Wünsche erfüllt habe, habe ich immer erstmal die der anderen realisiert die unterstützt, ihre Träume zu verwirklichen. Und das habe ich eben jetzt geändert. Also, na klar, in erster Linie stehen jetzt immer noch meine Kinder, die Bedürfnisse meiner Kinder und jetzt auch in dem Sinne von meinem kleinen Enkelkind. Aber dann stehe ich jetzt an nächster Stelle. Und ja, damit kommen einige Leute natürlich nicht klar, dass man denn jetzt so denkt. Aber ich weiß, wie endlich es ist und will Dinge, ja, klingt so blöd, so eine doofe To-Do-Liste, was man sich im Leben so stellt, Nö, was man noch finde ich. erreichen will. Ja, die arbeitet man dann jetzt so in dem Sinne doch viel bewusster ab. Ja, das glaube ich. Finde ich auch schön. Also ich stalk dich auf Instagram und ich sehe ja, was du für tolle Sachen machst und bin auch immer total neidisch, wenn sehe, du bist da und da ein Konzert und sowas alles. Ist doch eigentlich ein tolles Gefühl, dass man das alles noch genießt, man dann doppelt. Man genießt es auf jeden Fall doppelt, definitiv. Also man nimmt das alles viel, viel bewusster wahr und, ja, und freut sich natürlich auch viel, viel mehr auf so eine, ja, Ereignisse. Also für mich war eigentlich so das beste Beispiel, ich habe jahrelang überhaupt nicht mehr meinen Geburtstag gefeiert. Weil ich immer gesagt habe, oh, Geburtstag, wir hatten eigentlich die Arbeit, den hat die Hausfrau, ja, so nach dem Motto, ja. Und wenn du deinen Geburtstag hast, bereitest du den ganzen Tag alles vor, stehst nur in der Küche, abends bewirtest du die Gäste und eigentlich kommst du selbst zu kurz. Das war immer so meine Einstellung und ja. Und wo ich dann die Chemo hinter mir hatte, war es wirklich so, dass ich dann gesagt habe, ich feiere dieses Jahr wieder meinen Geburtstag. Und klar wurde ich dann, wieso feierst du deinen Geburtstag? Hast du doch jetzt schon so lange nicht mehr gemacht. Und wo ich dann sagte, okay, es ist mein erster Geburtstag nach der Diagnose Krebs, den ich noch mal erleben kann. Und wer weiß, vielleicht ist es mein letzter. Also das sind eben so Sachen, die ich jetzt eben viel, viel bewusster mache. Das ist doch schön. Das ist. Ja. Nee, ich find's schön. Also, wie gesagt, ich seh dich ja auf Instagram. Ich find's toll, was du alles machst. Ich find's echt toll. Danke. Ja, draußen gibt's noch mehr Menschen, denen es genauso geht wie dir. Manche, die am Anfang des schweren Weges sind, manche sind schon mittendrin. Gibt's irgendetwas, was du diesen Menschen, diesen betroffenen Menschen mit auf den Weg geben kannst, um diesen Kampf durchzustehen und das Beste draus zu ziehen? Dass es zwar egal, wie scheiße der Krebs jetzt ist, aber man trotzdem positiv. Hast du da irgendeinen Tipp oder einen Ratschlag, dass die Leute positiv nach vorne sehen und weiterkämpfen, so wie du? Also das Wichtigste ist, dass man wirklich positiv an die Sache rangeht, dass man wirklich optimistisch rangeht und ja, gibt so diesen Spruch, Krebs ist ein Arschloch und ja, nee, und wo ich immer sage, nee, du kriegst mich nicht. Also das sollte sich jeder eben sagen, dass man sich selber nie aufgeben darf, egal wie dreckig einem das geht. Und klar, wenn ich vormittags die Infusion von der Chemo gekriegt habe, war es wirklich so, dass ich nach Hause gekommen bin, bin ins Bett gegangen, hab hohes Fieber gekriegt, weil der Körper gegen die Chemo natürlich angekämpft hat. Wusste ich, hatte mich ja dann abgeschottet und habe dann gesagt, okay, jetzt so heute Nachmittag will ich meine Ruhe. Und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und habe gesagt, hallo Welt, da bin ich. Ja. Das sollte jeder für sich immer aus jedem Negativen irgendwas Positives rausziehen. Wobei es manchmal gar nicht so einfach ist, ne? Es Also da ist brauchst du, manch, glaube ich, echt schon. ja, du brauchst manchmal einen totalen Galgenhumor. Den hast du. Ja, den hatte ich und den habe ich auch immer noch. Ja, simpelstes Beispiel, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt klar, was als Frau total fürchterlich ist, wenn dir gesagt wird, hier, Sie kriegen schon mal das Rezept für die Perücke, wo du dann denkst, so nach dem Motto, Chaka, nee, meine Haare, nee, um Gottes Willen. Ja, wie die Haare denn weg waren, wo ich dann gesagt habe, ey, toll, was kostet die Welt? Duschen so schnell fertig, Mann, ich beneide jeden Mann, ja, mit Glatze, der nur immer da mit einem Waschlappen über die Glatze fährt. Ja, diese vielen Pflegeprodukte, alles brauchte man nicht mehr und ja, und gerade für Frauen wissen wir, Haare ist es, eigentlich wichtig, ja, Pflege wichtig. ja, man hatte wirklich keine Probleme, irgendwelche Rasuren oder so dergleichen mehr, ja, ungewollten Haarwuchs hatte man nicht. Ja, und meine Ärztin sagte auch mal zu mir, bleiben Sie bloß so positiv, wie Sie sind. Und was ich die ganze Zeit über gemacht habe, dass ich nie mir habe auf die Stirn geschrieben, so nach dem Motto, ich habe jetzt Krebs. Na klar, man hat es gesehen, dadurch, dass ich keine Haare auf dem Kopf hatte. Aber ich habe mich nie gehen lassen. Ich habe mich immer farbenfroh gekleidet, immer ja bunte Tücher dann über den Kopf geschmissen oder eben lustige Hüte aufgehabt oder so. Ja, wirklich, um nach außen hin auch zu zeigen, ja, ich kämpfe gegen diesen Scheißkrebs und ich gebe mich nicht auf. Und das sollte jeder für sich selbst auch unbedingt, ja, diesen eisernen Willen, ich will es schaffen. Und Leute, hört nie auf zu lachen. Das ist das Wichtigste. Auch wenn einem manchmal zum Heulen zumute ist. Ja, und das wahrscheinlich mehrmals, also öfters bei der ganzen Ja, Phase. definitiv. Also, na klar. Also, ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin da durchgewankt, durchgerutscht ohne irgendwelche Probleme. Nein. Klar hatte ich auch mal Tiefs. Ist ja normal, das ist, glaube ich, auch gehört Aber dazu. Wichtig ist nur, dass man dann wieder, so wie du dich dann rausholst und positiv nach vorne schaut und dann genau. das Beste draus macht. Definitiv. Und am Ende, glaube ich, ist man auch dankbar einfach, dass man noch lebt, ne? Egal, ob man jetzt Haare hat oder nicht. Hauptsache, man lebt. Ja, also wo dann also die endgültige Diagnose oder diese endgültige Aussage kam, okay, wir haben jetzt auch durch die Bestrahlung die letzten Knoten weggekriegt, da ist nichts mehr, was strahlt. Na klar, war mega dankbar und wirklich und bin auch heute noch meiner Ärztin, bin ja nur noch immer regelmäßig bei ihr in Behandlung, ja, bin ihr mega dankbar für die Betreuung über die ganze Zeit und ja, man ist dankbar, man geht ganz, ganz anders ans Leben ran und wie gesagt, und er freut sich, ja, du, ich erfreue mich an der Blume viel, viel intensiver, und wie ich es vorher gemacht habe. Ja, ist eigentlich traurig, ne, dass man so erst krank werden muss, um dann doch vielleicht oder irgendwas durchmachen muss, was Schwerwiegendes, um dann irgendwo festzustellen, es ist eigentlich, man versäumt so viel, ne? Man nimmt viel zu wenig wahr, weil man so im Stress, im Arbeitsleben oder keine Ahnung, irgendwo drin ist und dann kommt so ein Ding, was sich aus dem Leben wirft, mal kurzzeitig und dann wird dir erst bewusst, scheiße. Eigentlich traurig, wa? Dass Ja. man da vorher nicht so Ja. bewusst. Und ja, wirklich, man hetzt durch das Leben, habe ich mal so gesagt. Und wenn ich so das Revue passieren lasse, ja, ich bin auch durch mein Leben gehetzt. Und heute bin ich aber auch viel, viel ruhiger und gelassener. Und wenn ich dann sage, ja, okay, ja, und was ich heute nicht schaffe, na, dann bleibt das liegen, dann mache ich es morgen. Okay, so weit bin Ja. ich noch nicht. Aber das ist gut, dass du das. Doch, das ist ganz, ganz wichtig, ja. Und wenn mein Körper mir jetzt mal sagt, so nach dem Motto, hey, ich möchte heute mal eine Auszeit haben, ja, du, dann mache ich eben auch mal einen Gammeltag, den ich auf der Couch verbringe, ja, und meinetwegen, ja, TV-Berieselung oder Netflix, was auch immer, ja, die Zeit nehme ich mir dann aber auch. Und Ich habe dann trotzdem immer noch die Hummeln. Also mein Körper zwingt mich ja dann auch zur Ruhe und alles und dann hetze ich andere los, dass sie da was machen müssen. Aber mich selber hummelt es dann, dass ich dann denke, nee, eigentlich musst du, aber du kannst nicht. nee, So. das musst du lernen. Also Ja. definitiv, dass du wirklich, und davon geht die Welt nicht unter. Es geht die Welt davon nicht unter, ob ich heute Staubsauger oder morgen Staubsauger. Ja. Weil, ja, morgen liegt der Staub auch noch da. Und Oder wenn ich sogar den, neuer noch, ne? ja, Musst du oder wieder sogar neu noch machen. neuer, ja, aber davon geht die Welt nicht unter. Ja. Aber ich gehe davon unter, wenn ich in dem Sinne ja nicht darauf höre, was mir Nee, mein ist Körper richtig. sagt. Ja. Und wenn mein Körper sagt, ich möchte eine Auszeit, dann soll er die auch kriegen. Und an dem Punkt muss man erstmal kommen. Weil Ja. viel zu viele stressen sich ja und hören nicht auf die Signale dann. Ja. Das, aber Und es ist, glaube ich, auch ein Lernprozess, ja. den jeder. Und was eben auch wichtig ist, dass man auch, ja, was ja auch viele ganz, ganz doll machen, ist ja dieses, dass sie auch bei den Ärzten das immer runterspielen und so sagen, wenn die Frage kommt, und wie geht's Ihnen? Ja, gut. Nee, seid offen und seid ehrlich und sagt, ja, von mir aus, ja, grundsätzlich geht's mir gut, aber ich habe die und die Beschwerden und spielt die nicht einfach runter. Ja. Weil es kann euch niemand helfen, wenn ihr nicht offen und ehrlich mit euren Signalen, die euch der Körper setzt, umgeht und die offen nach außen kommuniziert. Aber auch da musst du wieder Glück haben, dass du dann eine Ärztin oder einen Arzt hast, der eben dann wirklich das auch so, ne, und dann nicht so, wie du schon vorhin sagtest, dann so runterspielt oder irgendwo hinsteckt, ach, macht man sie mal nicht, ist nichts Ernstes, kein Kopf oder so. Ja. Ja, und wenn Das ist man das schon. Gefühl hat, dass man da nicht gut aufgehoben ist bei dem Arzt, dann ist es wirklich am besten, dass man dann sagt, okay, dann hole ich mir jetzt nochmal die Meinung von jemand Zweiten ein. Ja. Würde ich sowieso, glaube ich, immer machen. Ja. Weiß nicht, hast du das gemacht? Hast du dir noch mal eine Meinung oder war für dich klar, es kommt jetzt raus und du lässt es einschicken? Also, dass es rauskommt, das war mir für mich klar. Das habe ich auch nicht als negativ empfunden. Aber natürlich, ich habe mit mehreren Leuten, also auch mit mehreren Ärzten darüber gesprochen. Also ich habe zum Beispiel Glück, dass mein Hausarzt auch ein Onkologe, ausgebildeter Onkologe ist, der mir da viel zu gesagt hat. Und ich habe auch Gott sei Dank einen befreundeten Arzt, der mir dann auch, und wie ich ihm dann die Diagnose gesagt hat, der, muss ich dazu sagen, wirklich als Arzt sofort reagiert hat, überhaupt nicht mehr als Freund, sondern sofort als Arzt reagiert hat und zu mir gesagt hat, die Beste. Jetzt wird's laut hier. Die Merke ich schon. Beste. Jetzt wird's laut, der Jetzt wird's Nachbar laut. fängt an, Rasen zu mähen. Die beste Form vom Krebs, die du haben kannst, weil die ist heilbar. Und das hat mir natürlich auch sehr, sehr viel Mut gegeben. Ist ja nicht bei jedem, ne? Nee. Da hast du. Ja. Und wie gesagt, ich habe es geschafft, ich bin froh drüber, ich bin glücklich, weil das Leben geht ja, wie gesagt, weiter und hat einiges mit mir gemacht, hat mich auf einiges verändert, aber auf jeden Fall, ich gucke positiv und optimistisch in die Zukunft und ich habe ganz liebe Leute an meiner Seite, die auch mich weiterhin in meinem Leben begleiten. Einige Leute haben sich aus meinem Leben verabschiedet, aber das gehört dazu. Aber ich glaube, das haben viele jetzt schon gesagt, dass viele sich ja ein bisschen verändern, was normal ist, weil man eben anders mit dem Leben umgeht. Und nicht jeder kann ja auch mit so einer Erkrankung umgehen. Und Ne, nicht als jeder, Außenstehender. nee. Und nicht jeder kann damit um, genau. Aber das sind dann Leute, wo ich dann sage, okay, da geht der Zug des Lebens eben weiter, die reisen weiter oder sind ausgestiegen Und und du fahren eben lebst nicht dein mehr Leben mit mir. weiter. Und das ist auch schön. Ja. Gibt es da noch irgendwas als Schlusswort, was du so tolles, was du irgendwie Ja, eigentlich so mit als bewegt? Schlusswort kann ich immer nur sagen, hey, egal wie schwer der Weg durch den Krebs ist, kämpft, ihr kämpft für niemanden weiter als für euch selbst. Ja. Nehmt dieses Schicksal in dem Sinne als Schicksal an und kämpft dagegen an und sagt eben, du kriegst mich nicht. Ja. Und bleibt positiv in den ganzen Gedanken. Das ist wichtig. Ja. Immer positiv bleiben. Immer positiv denken und immer wirklich voller Optimismus rangehen und sagen, Chaka, ich schaff das. Das ist doch ein tolles Schlusswort. Chaga. Ihr da Ja. draußen schafft das auch alle. Und ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Tschüss.